Herzlich willkommen beim Abendgottesdienst in der CIG. Schön, dass so viele da sind, trotz Grillwetters. Welcome to our evening service here at CIG. We're glad you're here despite the barbecue weather. Schön, dass die Rebecca da ist. I'm happy to be here. Unser Pastor hat heute am Vormittag gepredigt. Our pastor was preaching this morning. Und musste jetzt am Nachmittag weg. And had to leave this afternoon. Weil er eine uns bekannte Familie trösten muss in Deutschland. Because he needs to comfort a family that we know from Germany. Die auf tragische Weise innerhalb eines Jahres zwei Kinder verloren haben. Who lost two kids within one year in a tragic way. Und diese Botschaft aber heute vom Vormittag, but the message from this morning, die gibt es im Internet, die könnt ihr euch anschauen. You can download or watch online. Und ich würde euch auch ermutigen, euch die anzuschauen. And I would encourage you to do that. Weil da wird erstens erzählt, was es mit diesen vielen Zeichen auf sich hat. Because he explains there what all these banners mean. Und außerdem ist es auch eine sehr, sehr aufbauende, befreiende und energetisierende Botschaft. It's also a very encouraging, energetic and upbuilding message. Und aber jetzt nicht nur, weil unser Pastor nach Deutschland fuhr, sondern es war schon so ausgemacht, haben wir heute zwei Gäste. And not because Pastor Rob went away today, but it was already planned. We have two guest speakers today. Und zwar kommen sie von der international christlichen Botschaft in Jerusalem. They come from the International Christian Embassy in Jerusalem. Und ich freue mich schon sehr drauf. I'm really looking forward to von den beiden zu hören. To hear from them. Weil wir because we as a church, wir sind eingepflanzt. We are grafted in. Wir sind eingepflanzt in das Volk Gottes. We're grafted into the people of God. Ohne das Volk Gottes würde es uns nicht geben. And without the people of God, we wouldn't be here. Und leider unfortunately gibt es viele christliche Theologen, die das total verneinen. Ja. There are many Christian theologians that deny this. Die meinen, dass die christliche Kirche den Segen von Israel übernommen hat. Who say that the Christian church has received the blessing from Israel. Und was da rauskommt, das sieht man eh über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte seit dem Jahre 70 nach Christi. And we could see over the hundreds of years after 70 AD what has happened because of that. Darum freue ich mich immer wieder, wenn wir wirklich Menschen aus Israel bei uns zu Gast haben. And that's why I'm excited to have people from Israel here as guests. Die unseren Herrn Jesus als Messias haben. Who have Jesus as their Messiah. Und die uns eine Vorstellung davon geben, wie es Gott wirklich gemeint hat. And who can give us insight into what God really intended. Nämlich, dass seine Gemeinde aus dem Volk Israel plus den Heiden besteht. Namely that we are the Gentiles and the Jews together as God's people. Also ich glaube, es war nie Gottes Plan, dass eine christliche Kirche entsteht. I don't think it was ever God's plan to just build a Christian church. Sondern er hatte halt immer im Sinn, dass es sein Volk und die Heiden sind. But he always had in mind his people and the Gentiles. Leider ist es anders gekommen. It came differently. Aber es kommt jetzt wieder langsam, besinnen sich viele Christen, was ihre Wurzeln sind. But slowly many Christians realize their roots and und darum darf ich jetzt den Karl bitten. So I would like to ask Karl. Er ist der Leiter des österreichischen Zweiges der internationalen christlichen Botschaft in Jerusalem. He's the leader of the Austrian part of the International Christian Embassy. Und ich freue mich, von dir zu hören. Dankeschön. We're looking forward to hear from you. Liebes Leitungsteam, liebe Glaubensgeschwister, liebe Israel-Freunde. Dear brothers and sisters, dear Israel friends and leadership team. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass wir heute zu Gast sein dürfen in der CIG Wien. Thank you very much for having us as guests here at CIG Vienna. Und zu Beginn darf ich ganz kurz ein paar Worte über die internationale christliche Botschaft Jerusalem sagen. In the beginning, I would like to introduce you a little bit to the International Christian Embassy, Jerusalem. Die internationale christliche Botschaft Jerusalem ist ein Dienst der Liebe und des Trostes. The embassy is a service of love and comfort. Gemäß Jesaja 40:1 tröstet, tröstet mein Volk. With regards to Isaiah 40, verse 1, it says God comforts his people. Wir wollen diesen Trost in jeden Bereich der israelischen Gesellschaft bringen. And we want to pass on this comfort to each area of the world. In Israel, und wir wollen diese Vision in alle Länder dieser Welt und zu allen gläubigen Kirchen und Denominationen bringen. Not just to Israel, but to all denominations around the world. Wie machen wir das? How do we do that? Wir haben verschiedene Sozialprojekte. We have different social projects. Ich nehme eines heraus, die Unterstützung von Holocaust-Überlebenden. I'm going to pick out one that is the survivors of the Holocaust. Wir haben Häuser gekauft, renoviert, wo heute viele Holocaust-Überlebende ihren Lebensabend verbringen können. We purchased and renovated houses where Holocaust survivors can live now. Und wir konnten auch aus Österreich hier eine große Hilfe bringen. And we could also bring much support from Austria. Es gibt viele Menschen, die sehr bedürftig sind in Israel, die alt sind und den Holocaust überlebt haben. A lot of people are needy in Israel who have survived the Holocaust. Und gerade diesen Menschen dienen wir, indem wir es ermöglichen, dass sie in Würde altern können. We want to serve these people especially in that we give them the chance to spend their last years on earth in honor. Ein zweites wichtiges Projekt ist die Unterstützung der Aliyah, das meint die Rückkehr der Juden aus allen Ländern der Erde nach Israel. A second important project is the support of the Aliyah project, meaning the support of the return of Jews to Israel. Zum Beispiel finanzieren wir die Flüge von Juden, den Bnei Menashe Juden aus Indien, die 2700 Jahre dort gelebt haben. So for example, we support the Jews coming back from India who have lived there for 2700 years. Wir unterstützen auch die Aliyah der Juden aus der Ukraine. But we also support those Jews from the Ukraine. Durch die politischen Umwälzungen hat sich die Zahl derer, die hier auswandern, sehr stark erhöht. Because of the political uproar, the number of people who are returning has increased considerably. Und ich sage immer wieder, es ist ein Privileg, dass wir in dieser Zeit heute erleben dürfen, wie Gottes Verheißungen sich erfüllen. And it is a real privilege to see how God's promises are coming true these days. Und ganz besonders freut es mich, dass wir gerade als Christen aus Österreich hier einen Beitrag dazu leisten können. And I'm especially happy that us as Christians here in Austria can support this. Wir haben verschiedene Medien, wo wir unsere Botschaft transportieren, zum Beispiel dieses Magazin Wort aus Jerusalem. We have several media through which we promote this, these causes. For example, this magazine, Word from Jerusalem. Wir haben Newsletter. And we have newsletters. Mailinglisten und wir sind auch am God Channel vertreten jeden Sonntag. We're also part of God Channel each Sunday. Wer mit uns gerne in Kontakt bleiben möchte nach diesem Abend, den lade ich ein, einfach diese Karte hier auszufüllen und hinten beim Bücherstand abzugeben. Whoever would like to stay in contact with us, I would encourage to fill out this card that's on your seat and give it to the info center. Wir wollen ganz einfach Freunde für unsere Vision gewinnen und wir senden das kostenlos zu. It's just about being friends in this vision and we send this to you for free. Wir haben auch ein Jugendprogramm, das nennt sich Arise. We also have a youth program that's called Arise. Da kommen Jugendliche junge Erwachsene aus der ganzen Welt zusammen nach Israel. Young adults come together from around the world to Israel. Informationen auch hinten. You can also get information at the info center. Und da gibt's noch viel, viel mehr Informationen über Projekte, die ich jetzt nicht besprechen kann. There is much, much more about projects that I cannot go into detail about right now. Ich lade dazu ein, nachher vorbeizuschauen. Wer von den Gästen gerne die Arbeit unterstützen möchte, finanziell ist eingeladen, nach hinten zu kommen. Wir haben auch einen mobilen Bankomaten. So I'd invite you, if you want to support us financially as well, we'll be at the back later on and also take debit card. Es freut mich ganz besonders, dass ich jetzt noch Doran Schneider vorstellen darf, mit dem ich seit Freitag unterwegs bin. It's an honor for me to introduce Doran Schneider, who has been traveling with me since Friday. Er ist Mitarbeiter der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem seit dem Jahr 2000. He works for the embassy since the year 2000. Er kommt von seinem beruflichen Hintergrund aus dem Journalismus. He comes out of journalism and from a professional point of view. Er ist ein messianischer Jude. He's a messianic Jew. Er lebt in Israel. And he lives in Israel. Und er kann einfach die politischen und geistlichen Entwicklungen, Zusammenhänge sehr pointiert formulieren. And he can really bring across the message in a very specific, precise way. Und ihn möchte ich jetzt einladen, zu uns zu sprechen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So I'd like to invite him to speak to you all. Thank you for your attention. Ja, Shalom. Shalom. Das war aber nicht so kräftig. Shalom. Shalom. Das klingt schon ein bisschen besser. That sounds better. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ich fühle mich schon sehr zu Hause hier. Ich bin ja schon öfters hier gewesen. I'm happy to be here today. I almost feel like home, because I've been here a few times. Und es ist auch so warm wie bei uns in Israel. And it's just as warm as it is in Israel. Nur wir haben überall Klimaanlagen. But we have air conditioning everywhere. Dann ist die Hitze erträglicher. Then it's more bearable with the heat. Aber ich freue mich heute hier in Wien zu sein oder überhaupt diese ganze Woche in Österreich. Ich mag Österreich. So I'm happy to be in Vienna, but in Austria this entire week. I really like Austria. Ich komme viel herum. I travel a lot. Und mache viele Erlebnisse. And experience a lot. Eins muss ich euch erzählen. One thing I want to share with you. Hat mich ein wenig schockiert, wie die Leute noch heute über Israel denken. I was a bit shocked to hear how people still think today about Israel. Vor ein paar Wochen war ich in Braunschweig. A few weeks ago I was in Braunschweig, Germany. Und ich wollte gerade auschecken aus einem Hotel. And I just wanted to check out of a hotel. Da ruft die Dame von der Rezeption mich mal kurz zurück und bat mich noch den Straßennamen zu buchstabieren. And the receptionist called me to herself and asked me for spelling the street that I live in. Oh, das ist auch ein komplizierter Name. It's a complicated name. Hanechoshet. Hanechoshet. Und ich kam sehr spät in der Nacht an, nach dem Vortrag, habe das irgendwie so hingeschmiert und konnte damit nichts anfangen. I arrived late at night and so I just sloppily wrote it there. Und dann fragte ich sie, sag mal, wo ist das denn? And she asked, well, where is that? Dann sagte ich, ja, das ist das Jerusalem in der Wüste, zwischen Jerusalem und Jericho ungefähr. And I said, it's between Jerusalem and Jericho in the desert. Und dann guckt sie mich an. She looked at me. Und sie haben den Weg bis hierhin gefunden? And she said, and you found your way all the way here? Und dann sagte, ja, ist es okay, wenn ich mit meinem Kamel draußen parke? I said, is it okay if I park my camel outside? Ich hatte mich schon ein bisschen schockiert. Ich dachte heute mit Internet und Facebook, dass die Leute schon ein bisschen mehr informiert sind. Und I was a bit shocked, because I thought with Internet and Facebook, people are more informed. Ich wohne zwar in der Wüste. I do live in the desert. Aber ich fahre schon mit einem Auto zur Arbeit. But I do drive a car. Und nicht mit meinem Esel draußen. And I don't take the donkey. Oder das Kamel. Or the camel. Übrigens, bei uns reiten Kamele nur die Touristen. By the way, just the tourists ride the camels. Auf alle Fälle, ich wohne da in dem jüdischen Gebirge, in der Wüste, in einer jüdischen Siedlung oder Stadt. So I live in a Jewish village there. Settlement. Settlement? Thanks. Near Judea. Und dort haben wir auch vor 9 Jahren eine messianische Gemeinde gegründet. So 9 years ago we founded a messianic church there. Und die wächst und wächst. And it's growing and growing. Und alle wissen, was wir glauben. Everybody knows what we believe. Wir brauchen unseren Glauben an Jesus nicht zu verbergen. We don't have to hide our faith in Jesus. Und wir sind werden respektiert und gut angenommen von allen. And we're being respected and really well received from all. Und das schon ist, das ist schon mal ein guter Boden für eine Erweckung. That's a good foundation for revival. Und wir haben eine Vision, dass es mal in dieser jüdischen Stadt eine Erweckung geben wird. Because we have the vision that in that Jewish settlement there will be revival. Und dort lebe ich mit meiner Frau und unseren vier Kindern. And I live there with my wife and our four children. Für die, die sich wundern, weshalb ich als Israeli Deutsch spreche. If you're wondering why I speak German and I'm from Israel. Ich bin in Deutschland geboren. I was born in Germany. Und als ich 11 Jahre war, sind wir als ganze Familie nach Israel eingewandert. When I was 11, we all moved to Israel, immigrated. Und seitdem lebe ich dort. And since then I've been living there. Und ist auch gut so. And that's great. Und wie jeder Israeli nach der Schule müssen wir 3 Jahre zur Armee. Like every Israeli, we have to go to the army for 3 years. Und ich war bei der israelischen Marine 3 Jahre. I went to the Marines in Israel. Navy. Und wenn wir dann die 3 Jahre fertig sind, also Frauen brauchen nur 2 Jahre. So women only do 2 years. So if once we're done with 3 years. Dann müssen wir jedes Jahr nochmal 4 Wochen zum Reservedienst. Then we also have to go 4 weeks each year for reserve. Reserve training. Duty. Und das müssen wir, weil wir einfach umzingelt sind mit nur feindlich arabischen, feindlichen Nachbarstaaten. We have to do that because we're surrounded by basically Arabic enemies. Aber seit letztes Jahr brauche ich da nicht mehr hin. But since last year I don't have to go anymore. Ich bin schon zu alt dafür. Because I'm too old now. Es ist gut, auch mal alt zu werden. Sometimes there is something good about getting older. Aber ihr seid ja noch alle jung hier. But you're all young here, so. Auf alle Fälle, das gehört leider noch mit zum israelischen alltäglichen Leben. But that's part of, Israeli daily life. Eins möchte ich ihm voraussagen, das ist mir sehr wichtig. One thing I want to say beforehand that's very important. Habe ich bestimmt letztes Mal auch gesagt. I'm sure I said that last time too. Mir ist es wichtig, weil ich spreche wahrscheinlich hier zu Israel-Freunden. I'm probably speaking to Israel friends here. Und wenn du noch nicht ein Israel-Freund bist, dann wirst du es heute Abend. If you're not an Israel friend yet, you're going to become one today. Und, aber es ist wichtig, wenn wir Israel lieb haben, if we love Israel, dann dürfen wir nicht automatisch die Araber oder die Palästinenser hassen oder nicht lieb haben. Then we shouldn't automatically hate or not like the Palestinians or Arabs. Das ist ein Fehler, den leider viele Israel-Freunde machen. That's a mistake that many Israel friends make. Die glauben, wenn ich Israel lieb habe, muss ich die Feinde der Israelis, die Araber, hassen. They think if I like or love Israel, then I have to hate their enemies. Und das ist ein großer Fehler. But that's a big mistake. Das ist nicht richtig. It's not right. Das ist doch nicht biblisch. And it's not biblical. Und auch nicht christlich. And not Christian. Denn Gott hat einen wunderbaren Heilsplan, auch für die Palästinenser, auch für die Araber. Because God has a wonderful redemption plan also for the Palestinians and the Arabs. Und Gott liebt uns Juden nicht ein Millimeter mehr als die Araber. And God doesn't love us Jews a little bit more than the Arabs. Auch wenn sie uns noch ein bisschen ärgern. Even if they tease us a little bit. Er liebt uns alle gleich. He loves us all the same. Er hat uns zwar auserwählt als sein Volk. He elected us as his people. Aber nicht weil er uns lieber hat. But not because he loves us more. Sondern weil er ein Werkzeug brauchte. But because he needed a tool. Ein Werkzeug, um seine wichtigste Botschaft, das Evangelium, a tool in order for his important message, the gospel, von Israel aus in die ganze Welt zu verbreiten. To share it in the entire world from Israel. Und er hat sich ausgerechnet das kleinste, schwierigste Völkchen ausgesucht dafür. And he really chose the most difficult, small people. Du bist ein halsstarriges Volk, sagt Gott zu uns. Stubborn. Oh, you're stubborn people, he said. Und ein widerspenstiges. Und du bist das geringste Volk aller Völker. And you're the least of all people, he said. Das sind nicht meine Worte, das sind Gottes Worte. Those are not my words, but God's words. Er hätte sich auch das römische Imperium aussuchen können. He also could have chosen the Roman Empire. Oder eine andere Weltmacht, wie Babylon damals. Or a different world force, like... Babylon. Oder heute die Amerikaner. Aber nein, er hat sich ausgerechnet das mini, kleine, schwierigste Volk Israel ausgesucht. Or the Americans, but he chose the most difficult people, the Israelites. Oh, no offense, Americans. und gesagt, mit diesem kleinen, schwierigen Schraubenzieher werde ich die ganze Welt erreichen und erlösen. And with this small tool, he wants to reach and redeem the whole world. Und das kann uns auch heute Morgen ganz persönlich ermutigen. And that can be an encouragement for us today, very personally. Und zwar, wenn du dich vielleicht heute klein oder schwierig fühlst oder halsstarrig oder widerspenstig. If you feel like a stubborn person or a difficult person or a small person today. Oder unwichtig. Or unimportant. Was kann ich kleines Schräubchen schon auf dieser Welt verändern? What can I little wheel do in this whole big world? Wenn du dich gerade heute Morgen so fühlst. If you are feeling like this today. Dann kann Gott dich am besten gebrauchen. Then God can use you best today. Gott hat niemals Supermänner gebraucht. He never needed Superman. Er hat immer die Schwachen, die Kleinen und Schwierigen gesucht. He always chose the weak and the small and the difficult. Und er hat sich sogar dieses kleine, schwierige Volk ausgesucht, um seine wichtigste Botschaft zu dir zu bringen. And he even chose this little difficult people to bring his most important message to you. Und deswegen dürfen wir den Fehler nicht machen und meinen, wenn wir Israel lieb haben, müssen wir die Araber oder Palästinenser hassen. And that's why we shouldn't make this mistake if we love Israel to hate the Palestinians. Weil er hat uns alle gleich lieb. Because he loves us all the same. Er hat uns nur auserwählt als sein Werkzeug, das ist alles. He just chose us as his tool. Wisst ihr, vor 2 Monaten ungefähr hatten wir in Israel den Holocaust-Gedenktag. 2 months ago we had the Memorial Day for the Holocaust survivors. Und da gibt's überall Zeremonien in Schulen und an der Klagemauer. So there are ceremonies in the schools and at the Wailing Wall. Und ich habe daran teilgenommen. And I participated. Und fuhr dort mit einem Linienbus hin, weil es immer nie einen Parkplatz zu finden. And I took a bus there because it's hard to find a parking spot. Und dann, ich saß hinter einem israelischen Soldaten mit Uniform und der saß neben einer Touristin. And I sat behind an Israeli soldier and he was sitting next to a tourist. Und die beiden kamen ins Gespräch. And they were starting to talk. Und wir hören immer gerne mit. And you always like to listen in, right? Aber ist auch kein Problem in Israel, wir reden alle sehr laut. But in Israel we all talk loud, so no problem. Und auf einmal fragte dieser israelische Soldat in Uniform. And suddenly this soldier in uniform asked. Sagen Sie mal, warum hassen uns die Menschen so sehr auf der Welt? He said, tell me, why do the people in the world hate us so much? Er wollte das richtig wissen. He really wanted to know. Und das fragen sich viele Israelis in Israel heute. And many Israels in Israel today ask that question. Als wir Juden 2000 Jahre in der ganzen Welt verstreut waren, when we as Jews were all scattered around the world 2000 years ago. Da waren wir Fremde. We were strangers. Und Menschen mögen nicht so gerne Fremde. And people don't really like strangers or foreigners. Aber jetzt sind wir zurück in unsere Heimat in Israel. But now we're back in our homeland. Jetzt haben sie keinen Grund mehr, uns zu hassen. Now they don't have a reason anymore to hate us. Aber es besteht immer noch ein gewisser Hass gegen das jüdische Volk, gegen Israel. But there's still a certain hate against the Jewish people. Und das kann die israelische Gesellschaft nicht verstehen, warum wir weiterhin gehasst werden. And the Israeli society cannot understand this. Israel existiert 66 Jahre. Israel has existed now for 66 years. Und wir kämpfen immer noch. And we're still fighting um unsere Existenz. For our existence. Wir haben vor über 20 Jahren Friedensgespräche begonnen mit den Palästinensern. Over 20 years ago we started conversations about peace with the Palestinians. Und wir hatten damals große Hoffnungen. And we had great hopes. Dass das wirklich zu Frieden kommen wird, führen wird. That it would really come to pass in a satisfactory way. Und Israel hat Städte in Judäa und Samarien geräumt. And Israel has vacated from parts in Judea and Samaria. Wir haben geplante jüdische Siedlungen einfrieren lassen und nicht gebaut. And we stopped building certain Israeli settlements. Wir haben hunderte von Terroristen freigelassen. And we released hundreds of terrorists. Wir haben Gaza verlassen. We left Gaza. Israel hat schon sehr viel getan, um der anderen Seite zu zeigen, dass wir es ernst meinen und wirklich Frieden suchen. Israel has done a lot to show the other party that we really want peace. Und was haben wir von der anderen Seite bisher bekommen? And what have we received from the other side? Selbstmordterroranschläge? Suicide bomb attacks? Hetze gegen Israel? Propaganda against Israel? Propaganda against us? Tausende Raketen. Thousands of rackets. aber noch lange nichts anderes. But nothing else. Und ich bin froh, dass vor einigen Monaten unser Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bei Obama war. And I'm glad that our Prime Minister Netanyahu was visiting our your president Obama. Yeah, was visiting Obama. Und dass er mal so richtig auf den Tisch geklopft hat. And that he really made a statement there. Und gesagt hat, wir haben genug Zugeständnisse der anderen Seite gegeben. And he said, we did enough from our side. Jetzt wird es Zeit, dass auch die Palästinenser mal uns etwas geben oder zeigen, dass sie es ernst meinen. Now it's time that the Palestinians show that they're really serious about this. Und wir haben keine großen Bitten. And we are not asking a lot. Wir bitten nur um Anerkennung. We're just asking for being recognized. Das können die Palästinenser und die Araber nicht. The Palestinians and Arabs cannot do that. Sie können Israel nicht als einen jüdischen Staat anerkennen. They cannot recognize us or Israel as a Jewish nation. Das hat auch ihr Präsident Mahmoud Abbas vor kurzem gesagt. Their president Mahmoud Abbas has also said that. Auch wenn wir den Friedensabkommen mit euch unterschreiben, sagt er. Even if we sign the peace treaty with you. Und ihr gebt uns alles zurück, was wir wollen. And you give us back everything that we want. Wir werden euch nie als einen jüdischen Staat anerkennen. We will never recognize you as a Jewish nation. Noch nicht einmal das sind sie bereit zu tun. They're not even ready or willing to do that. Und so sind die letzten Friedensverhandlungen gescheitert am 29. April. So on 29th of April, the last peace conversations, negotiations were not successful. Und was taten die Palästinenser? And what did the Palestinians do? Sie gingen zu den größten Feinden Israels, eine Terrororganisation Hamas. They went to the biggest enemies of Israel, the terror organization Hamas. Und schlossen einen Bund mit ihnen. And they made a treaty with them. Übrigens, Hamas und Fatah haben das gleiche Ziel. Hamas and Fatah have the same goal. Beide suchen oder das Ziel von beiden ist, Israel zu vernichten. Both seek to destroy Israel. Und das ist kein Geheimnis, was ich euch verrate. And it's not a secret I'm telling you. Sondern das sehen wir schon an ihrem Staats- oder Organisationsemblem. We can see that in their symbol that they have as organizations. Die einen meinen es nur, die wollen, Hamas will das Ziel erreichen, Israel vernichten auf militanter Weise. Hamas wants to destroy Israel in a military way. Und Fatah auf diplomatische Weise. And Fatah wants to do it in a diplomatic way. Indem sie das Land bekommen. By receiving the land. Einen palästinensischen Staat gründen. To found a Palestinian nation. Israel dadurch verkleinern und verschwächen. And decrease and make Israel weaker. Aber letztendlich haben sie das gleiche Ziel. But in the end they have the same goal. Wir sehen an dem links ein Emblem von Hamas. Wir sehen hier oben ganz Israel Fahne. Also nicht Fahne, also die Mappe von der ganzen Israel-Karte. On the left you see in the Hamas symbol the whole map of Israel. Und auch auf dem Emblem von Fatah, hier sehen wir auch ganz Israel drauf. And the same way in the symbol of Fatah you also see the map of Israel. Wenn es den Palästinensern, mit denen wir an einem Friedensverhandlungstisch saßen bis heute, bis April, if the Palestinians that we have been sitting at a negotiation table with wollten nur einen palästinensischen Staat gründen, just wanted to found a Palestinian nation, dann sollten wir uns fragen, weshalb auf ihrem Emblem ganz Israel abgebildet ist. Then we should ask ourselves why there is Israel on their symbol. Und nicht das Gebiet, wo sie diesen palästinensischen Staat haben wollen. And not the region where they want the Palestinian nation. Und das beweist und zeigt ihre eigentlichen Absichten. That proves and shows their real intentions. Und dass dieser Bund zwischen Hamas und Fatah nicht funktioniert, das haben wir schon vorher gewusst. And the fact that this treaty between them doesn't work out, we knew beforehand. Und wir sahen auch jetzt seit vor 3 Wochen, das Schlimmste ist dort passiert in Israel, es wurden 3 junge Israelis entführt und kaltblütig ermordet. And we also saw 3 weeks ago that 3 young Israeli boys were captured, kidnapped and cruelly killed. Als es herauskam vor einigen Tagen, dass sie ermordet wurden, als man sie gefunden hat, hat das ganze Volk getrauert. When it came out that they were murdered, the whole nation was mourning. Und wenn ich sage das ganze Volk, dann meine ich alle. When I say all the people, then I mean everyone. Es war ein trauriger Tag. It was a sad day. Auf der anderen Seite in den arabischen Dörfern wurde gefeiert. On the other hand, in the Arab villages, they were celebrating. Und für sie ein Ausdruck zur Feier und zur Freude ist, wenn sie auf die Straße strömen und Kuchen und Kekse verteilen. And a sign of their joy is when they go out in the streets and they distribute cookies. Und das konnte man überall sehen in allen arabischen Dörfern. And you could see it in all the Arab villages. Auf der anderen Seite haben wir getrauert. On the other side, we were mourning. Und diese Freude der Araber für diese ermordeten, kaltblütig ermordeten Israelis. And the joy of the Arabs about those murdered Israelites. War nicht nur unter den Terroristen und den Erwachsenen. It wasn't just among the terrorists. Sondern auch unter den Kindern. But even among the children. Es ist heute populär, unter den Palästinensern sich zu begrüßen, aber nicht so normal, sondern sie zeigen sich drei Finger. It is popular these days between them to greet each other with three fingers. Und das ist, soll bedeuten, wir freuen uns für die kaltblütig für die ermordeten drei Israelis. And it means we're happy about the three murdered Israelites. So begrüßt man sich in den arabischen Dörfern heute, die kleinen Kinder schon. That's how they treat each other in those Arab villages these days, even the children. Und auf der anderen Seite wird getrauert. And on the other side, they're mourning. Jetzt ist etwas Schlimmes passiert, einen Tag nachdem diese drei Israelis gefunden wurden, ermordet. Something bad happened the day after those three boys were found murdered. Es wurde auch ein palästinensischer Junge, 16 Jahre alt, auch ermordet. A 16-year-old Palestinian boy was also found murdered. Und natürlich sofort meinte man, natürlich, das ist ein Racheakt der Israelis. And of course, immediately everyone thinks this is revenge by Israel. Und ich sage nicht, es war nicht, es kann sein. I'm not saying it was not, it could be. Und wenn das so war, dann ist es sehr, sehr schlimm. And if that's the case, then that's really horrible. Aber es ist noch nicht bewiesen. But it's not proven. Die Ermittlungen sind noch nicht fertig. They're not finished investigating. Es besteht eine große Chance, dass das nicht der Fall war. There's a big chance that this was not the case. Sondern der Fall war, dass dieser 16-jährige Araber oder Palästinenser schwul war. But that this 16-year-old boy from Palestine was gay. Und für Araber, jemand schwul in der Familie zu haben, ist eine große Schande. And for the Arabs to have a gay person in your family is a big shame. Und die eigene Familie, um die ihre Familienehre zu retten, bringen sie sehr oft diese Kinder oder Leute um. And in order to save the family honor, they oftentimes kill those kids. Und das kann sehr wahrscheinlich auch der Fall gewesen sein. And this could be the case here as well. Auf alle Fälle, die Palästinenser haben nicht gewartet auf die Ergebnisse der Ermittlungen. But the Palestinians didn't wait for the investigations. Haben sie schon entschlossen, das waren Israelis. But decided that it must have been the Israelites. Und seit drei Tagen gibt es große Krawallen in Jerusalem. And since 3 days there's big uproar in Jerusalem. So sieht's im nördlichen Teil Jerusalems aus. This is how it looks in the northern part of Jerusalem. Sie toben rum, schmeißen Molotow-Flaschen überall rum. They fight and throw Molotov cocktails around. Die ganzen Straßenbahnlinien und alles ist zerstört. The trams and everything is destroyed. Dauert mindestens 2 Jahre, um das alles wieder zu reparieren. Takes at least 2 years to repair all this. Die ganzen Kabel, unterirdischen Kabel, wurde Benzin reingegossen und verbrannt. All the underground cables, there was petrol poured onto it and destroyed. Palästinenser halten Autos auf der Straße an, fragen die Fahrer, ob sie Juden sind. Palestinians stop drivers on the road and ask them if they're Jews. Und in manchen Fällen schaffen sie es, die Juden rauszuzerren aus den Autos und zu verprügeln. And sometimes they succeed in pulling them out and beating them up. Das Auto, hier wurde gestern ein Jude rausgezogen und fast gelyncht. That's what happened with someone yesterday with a Jew. Er schaffte es Gott sei Dank noch zu fliehen. He fortunately made it to flee. Und so sah sein Auto eine halbe Stunde später aus. That's how his car looked half an hour later. Das ist momentan die Situation in Israel. That's the current situation in Israel. Und ich hoffe sehr, dass sich diese Situation nicht weiter entfachtet und weiter zu einer dritten Intifada führt. And I really hope that this situation doesn't escalate more and lead to a third world war or what? Intifada. Intifada ist Intifada, everyone knows. Okay, I don't. Und wisst ihr, das können wir nicht noch gebrauchen heute, noch eine Intifada. Yeah, and we really can't use that today. Wir haben schon ein großes Problem mit dem Iran. We have a big problem with Iran already. Der Iran ist die größte Bedrohung für Israel momentan. Iran is the biggest threat for Israel right now. Und vor einigen Monaten haben wir ein Schiff von Iran geschnappt, das hatte Raketen auf sich mit einer Reichweite von 200 Kilometern. And some weeks ago we captured a ship that had these drones on it that have a distance of what? 200 Kilometer. 200 kilometers. Und das Ziel war vom Iran über einen großen Umweg nach Sudan, von Sudan nach Ägypten und dann nach Gaza. And the goal was from Iran to Sudan and with a big detour to Gaza. Gott sei Dank wurden sie geschnappt. Thank God they captured it. Von der israelischen Navy. The Israel Navy. Das ist meine Einheit. It's what I'm Bin ganz stolz of. Darauf. I'm really proud. Das waren die Jobs, die ich früher gemacht habe im Militärdienst. Those were the jobs that I did when I was with the army. Und das, the Navy. Und deswegen bin ich stolz auf meine Einheit. Darf ich doch, ne? That's why I'm still proud of them. Und wir haben das gefeiert, weil dadurch wurden sehr viele israelische Leben gerettet. And we really celebrated it because we saved a lot of people's lives from Israel. Von Gaza aus 200 Kilometer Reichweite, das hätte ganz Israel erreicht. Wir sind ein Miniland. 200 kilometers from Gaza that would have reached all of Israel. Und so freuen wir uns, dass dadurch viele Leben gerettet wurden. So we're happy to have saved a lot of lives. Und es stand groß bei uns in der Zeitung und in den Medien. And it was big in the newspapers and the media. Aber hier? But here? Fast gar nicht. Almost nothing. Und wenn es irgendwo stand? And if it was mentioned anywhere? Dann wurden wir Israelis als Piraten dargestellt. Then the Israelites were portrayed as the pirates. Was erlauben wir uns da einfach fremde Schiffe zu kapern? How can you just capture foreign ships? Aber wir danken Gott dafür. But we thank God for Wenn it. Wir einen Balkon in Jerusalem bauen, When we build a balcony in Jerusalem, darüber werdet ihr morgen in der Zeitung lesen. You will read it tomorrow in the news. Und nicht nur einen Tag. Not just one day. Aber wenn wir solch ein Schiff schnappen, was vielen Israelis das Leben gerettet hat, ist unwichtig. But if we capture a ship that saved a lot of Israelites' lives, then that's not important. Wenn wir einem Palästinenser auf den großen Zeh treten, When we step onto the big toe of a Palestinian, oder ihm einen Kratzer antun, mit Recht oder mit Unrecht, or scratch him, if it's rightful or not, das steht morgen in der Zeitung. It's going to be in the news tomorrow. Wenn die Palästinenser mal über eine Stunde an den Checkpoints warten müssen, when the Palestinians have to wait for an hour at the checkpoints, das steht morgen in der Zeitung. It's going to be in the news tomorrow. Und darüber wird wochenlang diskutiert und gegen Israelis rumgehackt. And they will discuss it for weeks and point out Israel. Aber wenn Israel schon in den letzten 3 Jahren viele verletzte Syrer operiert hat, but when Israel has already operated and done surgery on a lot of injured people, in diesem Bürgerkrieg from Syria, in diesem Bürgerkrieg sind schon mehr als 150.000 Menschen ums Leben gekommen. More than 150,000 people have already died in the civil war. Und viele Syrer, es hat angefangen mit einem verletzten Syrer, der an die Grenze von Israel kam. And it's all started with one injured person from Syria. Und er bat um Hilfe. That was asking for help. Und Israel hat ihn rübergeholt mit einem Hubschrauber, Militärhubschrauber. And Israel took him over with a military helicopter. Und hat ihn in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. And took him to a hospital and done surgery on him. Und gesund wieder zurückgebracht. And brought him back healthy. Und das hat sich in Syrien herumgesprochen. And then they talked about it in Syria. Und so kamen mehr und mehr. And so more and more people came. So viel, dass Israel sogar, dass wir sogar ein Lazarett an der syrischen Grenze aufgebaut haben, nur für diese Leute. So many came that they even established basically a local hospital at the border of Syria. Ich möchte nur daran erinnern, wir sind in einem Feindzustand mit Syrien. Just want to remind you that we're basically in a status of being enemies with Syria. Syrien ist eins der größten Feinde Israels. One of the greatest enemies of Israel. Aber wir haben noch keinen verletzten Syrer zurückgeschickt. But we have not sent back any injured Syrians. Manchmal kommen sie von den Krankenhäusern Syrien und der Arzt schickt sie mit einem Protokoll auf den Bauch. Sometimes they send Syrians from the hospital over with a protocol on their stomach. Weil sie nicht fähig sind, diese komplizierte Operation zu machen. Because they're not able to do this complicated surgery. Israel holt sie ab und bringt sie in ein israelisches Krankenhaus und werden dort operiert. Then Israel picks them up and does it in their own hospital. Seit den letzten 3 Jahren 400 solche verletzte Syrer wurden operiert in Israel. In the last 3 years this has happened with 400 Syrians. Und ich frage mich, wo sind die Zeitungsberichte, die Medienberichte darüber? Now I'm asking myself, where are the news about that? Von 400 Operationen, eine könntet ihr doch mal darüber berichten? If there's 400 surgeries, couldn't you report on one? Nein, das ist zu positiv über Israel. No, it's too positive about Israel. Aber wenn wir einen Palästinenser auf den großen Zeh treten, but when we step onto a Palestinian's big toe, das muss auf die erste Seite. Has to be on the front page. Ich könnte jetzt noch viele solche Fälle erklären und zurechtstellen, wie das eigentlich gelaufen ist. I could list many more of those cases and explain them and how it really was. Aber dann morgen passiert wieder was, dann muss ich wiederkommen, wieder erklären. But then tomorrow something happens and I have to come back and explain again. Ich möchte einfach erklären, da geschieht noch in und um Israel und mit Israel viel mehr. Just want to explain to you that in and around Israel there's so much more happening. Gott ist am Arbeiten mit und um Israel. God is at work in and around Israel. Was in Israel heute geschieht, das ist das, was Gott verheißen hat, das einmal geschehen wird. What is happening in Israel today is what God promised would happen. Wir brauchen nur mal die Bibel aufzuschlagen. We just have to open our Bibles. Ezekiel 36, 37. In Ezekiel 37. Das Tal der Totengebeine. The Valley of the Dead Bones. Und dort wird verheißen, dass eines Tages wird Gott die Totengebeine zurückbringen in das Land Israel. And God there promises that he will one day bring those dead bones back to the promised land. Aber nicht Israel. Um sie dort zu begraben, Platte drauf aus, basta. But not to bury them there in a tomb, sondern um sie wieder ins Leben zu rufen. But to bring them back to life. Fleisch, Sehnen und Haut drauf wachsen zu lassen. To bring back flesh and life. Sie wieder herzustellen. To restore them. Und letztendlich, wenn der Körper fertig ist, and when the body is ready and done, wird Gott seinen Odem hineinblasen in den Körper und wird ihn wieder ins Leben rufen. Then God will breathe his spirit into it and bring it back to life. Eine ganz klare Verheißung für die Wiederherstellung Israels. And that's a clear promise for the restoration of Israel. Und wisst ihr was? And you know what? Wir leben mittendrin. We are living in the midst of it. Was in Israel heute geschieht, das ist genau das. What's happening in Israel today is exactly that. Die Juden kehren zurück. The Jews are coming back. Es vergeht kein Monat ohne dass Juden zurückkehren und nach Israel einwandern. There is not one month where Jews do not return to their homeland. Gott hat verheißen, dass die Wüste wieder grün wird. God has promised that the desert will be green again. Und sie wird von Jahr zu Jahr grüner. And year after year it's getting greener. Und Gott hat verheißen, dass die Totengebeine, dass er sie wiederherstellen wird. And God has promised that the dead bones will be restored. Wie macht er das? Oder wie geschieht das in Israel? How does he do that, or what's happening in Israel? Gott hat auch verheißen, dass wenn ihr dann zurückkehrt nach Israel, God has also promised when they return to Israel, dann werdet ihr Häuser und Städte wieder aufbauen wie in alten Zeiten. Then you will rebuild houses and villages like in the old days. Das ist die Wiederherstellung Israels. That's the restoration. Und das tun wir. And that's what we're doing. Das ist, was die Welt jüdische Siedlung nennt. That's what the world calls the Jewish settlements. Die jüdischen Siedlungen, wo die Welt so sehr dagegen ist, das ist Erfüllung von Gottes Verheißungen. The Jewish settlements that the world is so against is the accomplishment of God's purposes for Israel. Und das geht in Erfüllung vor unseren Augen. And it's coming true before our eyes. Wer vor 30 Jahren in Israel war, if you have been to Israel 30 years ago, hat viel weniger Juden dort gesehen. You have seen much less Jews. Die Wüste war noch nicht so grün. The desert wasn't as green. Und die Siedlungen waren noch klitzeklein. And the settlements were really, really small. Und man könnte meinen, ja, was die Juden da machen mit der Staatsgründung, das ist ein guter Versuch vielleicht, Gottes Verheißungen in Erfüllung zu bringen. And you can say, well, what the Jews are doing there with the settlements is a nice try to bring about God's promises. Aber wenn wir heute nach 66 Jahren betrachten, wie was dort geschehen ist und in Israel geschieht, but if today we see after 66 years what's happening in Israel, wie viele Juden schon zurückgekehrt sind, how many Jews have returned, die Mehrheit der Juden leben schon in Israel, the majority of Jews already live in Israel, die Wüste wird immer grüner, the desert is becoming greener, die Siedlungen wachsen immer mehr und mehr, the settlements are growing more and more, Gottes Verheißungen gehen in Erfüllung in Israel. God's promises are being fulfilled. Heute, nach 66 Jahren, kann man das nicht mehr ignorieren. Today, after 66 years, you cannot ignore this. Man kann das nicht mehr unter den Teppich fegen. You cannot just sweep it under the carpet anymore. Was in Israel geschieht heute, das ist Erfüllung von Gottes Verheißungen. What's happening in Israel today is the fulfillment of God's promises. Und wenn die Verheißungen Gottes in Erfüllung gehen, and when the promises of God are being fulfilled, dann hat er die Bibel recht. Then the Bible is right. Und wenn die Bibel recht hat, when the Bible is right, wow, dann gibt es ja einen Gott. Wow, then there is a God. Und jetzt versteht ihr, warum die Welt so sehr gegen Israel ist. And now you know why the world is against Israel. Weil die Welt ist gegen alles, was von Gott kommt. Because the world is against everything that's Israel from God. Ist ein Beweis, dass es einen Gott gibt. Israel is proof for the existence of God. Die Antwort für diesen Soldaten in dem Bus wäre, the response to the soldier in the bus would be, die Welt hasst dich nicht, weil du ein Jude bist oder weil du ein Israeli bist. The world doesn't hate you because you're a Jew or an Israelite. Die Welt hasst dich, weil du der Beweis bist, dass es einen Gott gibt. The world hates you because you're a proof of God's existence. Israel ist ein Beweis, dass es einen Gott gibt. Israel is proof that there is a God. Und das wird von Jahr zu Jahr deutlicher und klarer. And that becomes clearer every year. Und da brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass der Antisemitismus weltweit am Steigen ist. We don't have to ponder about why the anti-Semitism is growing around the world. In Europa 30% in den letzten Jahren. It's been growing over 30% in Europe over the last few years. Aber man nennt es hier nicht Antisemitismus, man nennt es lieber Anti-Israelismus. But they don't call it anti-Semitism, they call it anti-Israel. Weil gegen Israel zu sein ist populär. Because it's popular to be against Israel. Antisemit zu sein erinnert zu sehr an die Vergangenheit. To be anti-Semitism reminds us too much of our history. Oder man ist doch gerne pro-palästinensisch. Or you're pro-Palestine. Wisst ihr was? Ich bin auch pro-Palästinenser. I'm also pro-Palestine, you know. Das meine ich nicht zynisch. I don't mean that in a cynical way. Ich bin für die Palästinenser. I'm for the Palestinians. Und nicht nur ich, mein Volk auch. Not just me, but all of my people. Wir haben etwas gegen Terroristen. We have something against terrorists. Aber nicht gegen die Palästinenser. But not against the Palestinians. Wir sind pro-Palästinenser. Wir wollen, dass es ihnen gut geht. We are for them and we want them to do well. Aber leider sind viele pro-palästinensische Organisationen oder Friedensaktivisten. But unfortunately there are many pro-Palestinian organizations or peace activists. Denen geht's gar nicht so richtig um die Palästinenser. It's not really about the Palestinians. Sondern es ist nur ein indirekter Weg, um gegen Israel zu schimpfen und kämpfen. But it's more an indirect route to be against Israel. Weil antisemitisch zu sein ist nicht populär. Because it's not popular to be. Aber anti-israelisch und pro-palästinensisch, das ist cool. But pro-Palestine, that's cool. Und so versucht der Teufel diesen Beweis Israel ständig kaputt zu machen. Diesen Beweis, dass es einen Gott gibt, Israel kaputt zu machen. So the devil constantly tries to destroy this proof that there is God. Und das versucht er auf verschiedenen Wegen. And he tries that many different ways. Militärisch, Medien, politische Weise. Through military, media or politics. Aber er wird es nicht schaffen. But he won't succeed. Er macht uns das Leben schwer. He's making life tough for us. Aber er wird es nicht schaffen. But he won't succeed. Wisst ihr was? Und jetzt brauche ich eure Hilfe. I need your help right now. Ich weiß, hier beten viele für Israel, viel für Israel. I know many people here pray for Israel. Tut ihr doch, oder? You do, don't you? Ja, ehrlich? Super. Okay, dann kann ich euch im Namen meines Volkes danken. Then I can thank you on behalf of my people. Weil eure Gebete wurden erhört. Because your prayers have been heard. In den letzten, ihr habt bestimmt für Sicherheit gebetet und Bewahrung. I'm sure you have prayed for safety and protection. Und wir haben viele Jahre, Gott sei Dank, keine Terroranschläge, also so richtige Terroranschläge mehr. And many years, fortunately, we didn't have real terror attacks. Na, hier mal eine Rakete, da mal was und so, es ist Terrorlight. Here a little racket or drone or there, but that's just light. Und dafür möchte ich euch danken, dass ihr gebetet habt und Gott hat eure Gebete erhört. So I want to thank you for that because God has answered your prayers. Und dann habt ihr bestimmt wahrscheinlich auch für Regen gebetet. I'm sure you also prayed for rain. Weil manchmal trinken wir zu viel. Because sometimes we drink too much. Kein Alkohol, ich meine Wasser. Not alcohol, but water. Und dann trinken wir und dann sägen wir nicht zu schnell leer. And then we drink from the sea Galilee too much, too fast. Und dann betet ihr und dann füllt er sich auf einmal wieder. And then you pray and it fills up again. Aber manchmal habt ihr auch zu viel gebetet, dann hatten wir Überschwemmungen. Sometimes we prayed too much and we had floodings. Aber das hat mir gezeigt, eure Gebete funktionieren. But it showed me that your prayers work. Und bitte betet weiter. And please continue praying. Ich möchte euch noch ein Gebetsanliegen auflegen, dann haben wir alle Probleme in Israel gelöst. Just want to give you one more prayer request, then we have solved all problems in Israel. Demnächst, wenn ihr für Israel betet, soon when you pray for Israel, dann betet für die geistliche, moralische Situation in Israel. Then please pray for the spiritual, moral situation. Das israelische Volk ist ein gottloses Volk. The Israelites are a people without God. Sie leben sehr weltlich. They live in a very worldly way. Und nicht nur in Tel Aviv. Not just in Tel Aviv. Auch in Jerusalem. Unser Bürgermeister ist stolz, dass wir eine Love-Parade jedes Jahr haben. But also in Jerusalem, our mayor is even proud to have a love parade each year. Schlimme Dinge passieren dort. Ich möchte euch nicht den Geschmack von den Israelis zu sehr verderben. Bad things are happening there. I don't want to go into detail too much. Auch unsere Orthodoxen sind gottlos. Also our Orthodox people are without God. Sie fürchten die Rabbiner mehr als sie Gott fürchten. They fear the rabbis more than they fear God. Eine gottlose Gesellschaft. Yeah, it's a society without God. Und Gott hat verheißen in seinem Wort. God has promised in his word. Hat zu uns sehr oft gesagt. He said to us many times. Wenn ihr mir gehorsam seid und meine Gebote haltet. If you are obedient and you keep my commandments. Dann werdet ihr in Frieden und Sicherheit in euren Grenzen leben. Then you will live in peace and safety within your borders. Das heißt, der Schlüssel für Frieden und Sicherheit innerhalb Israels ist Gott gehorsam zu sein. So the key to peace and safety within Israel is to obey God. Und das sehen wir auch in der Bibel, jedes Mal, wenn das Volk Gottes Gott nachgefolgt ist. You can see in the Bible every time the people of Israel were following God. Dann lebten sie in Frieden. They were living in peace. Und kein Volk drumherum hat sie angegriffen. And no nation around them was attacking them. Und sie riefen sich einander zu, die greifen wir lieber nicht an, die haben einen starken Gott. They were shouting to one another, let's not go against them because they have a strong God. Aber sobald sie sich anderen Götzen oder Göttern zugewendet haben, but as soon as they turned to other idols, kamen die Philister, die Midianiter, die Amalekiter. The Philistines, the Midianites, the Amalekites came und haben Israel angegriffen. And attacked Israel. Und sie lebten nicht mehr in Frieden und nicht mehr in Sicherheit in ihren Grenzen. And they no longer dwelled in peace and safety. Das heißt, der Schlüssel für Frieden und Sicherheit ist kein Obama. So the key to peace and safety is not Obama. Auch kein palästinensischer Staat. Or a Palestinian nation. Und kein Benjamin Netanyahu. And not Benjamin Netanyahu. Der Schlüssel für Frieden und Sicherheit ist, wenn sich das Volk Gottes wieder zu Gott wendet. But the key to peace and safety is that the people of Israel turn back to God. Dann haben wir alle Sicherheitsprobleme gelöst und dann brauchen wir kein Friedensabkommen mehr. Then we don't even need a peace treaty anymore. Then all problems are solved. Und deswegen möchte ich euch bitten, dafür zu beten. And that's why I want to ask you to pray for that. Die anderen beiden Gebetsanliegen haben funktioniert. Das dritte wird auch. The other two prayer requests worked, so the third one will ja, also. Gott möchte, dass wir ihn darum bitten. God wants us to ask him. Klar, er ist stark genug und groß genug, um das alles alleine zu schaffen. Of course he's strong enough and big enough to do it all himself. Aber er will uns beteiligen in seinem Heilsplan. But he wants us to be part of his redemption plan. Er hat sich das jüdische Volk auserwählt als Werkzeug, damit das Evangelium zu dir kommt. He chose the nation of Israel to bring the redemption plan to you. Ist es doch, oder? Ihr glaubt doch an einen Jesus, oder? Don't you believe in Jesus? Ha? Nicht so ganz? Also wenn nicht, dann sehen wir uns im Himmel nicht wieder. If not, I won't see you in heaven. Es gibt nur einen Weg in den Himmel und das ist durch Jesus Christus. There is only one way to heaven and it's through Jesus Christ. Wenn du das noch nicht getan hast heute, if you have not done this yet, warte nicht bis morgen. Don't wait till tomorrow. Da gibt's keine Ausreden, keine Abkürzungen. There will be no excuses or shortcuts. Wir wissen nicht, was der morgige Tag mit sich bringen wird. We don't know what tomorrow will bring. Verschieb das nicht auf morgen. Don't put it off for wenn tomorrow. Hier noch einer ist, ich spüre, hier sind vielleicht ein paar. If there's anyone here and I sense that there is a couple. Wir können nachher, komm zu mir nachher, wir können zusammen beten. Come to me later and we'll pray together. Und du kannst dein Leben Jesus übergeben. And you can give your life to Jesus. Du wirst sehen, dein Leben wird sich total, radikal verändern. You will see that your life will radically change. Und von dem Moment an, wo du das getan hast, and from that moment on that you do that, du magst zwar meinen, dass du dann dich entschieden hast für Jesus, hast du auch, aber Gott hat dich auserwählt. You might think that you chose Jesus, but in reality God chose you. So wie sich das jüdische Volk auserwählt hat als Werkzeug, um dich zu erreichen, just like God chose Israel as a tool to reach you, so hat er dich jetzt auserwählt als auch als Werkzeug, um das Evangelium zurückzubringen zum jüdischen Volk. So he chose you today as a tool to bring the gospel back to Israel. Als Werkzeug, er möchte dich gebrauchen, dass du dafür betest. He wants to use you to pray for this. Damit sich das jüdische Volk wieder zu ihrem eigenen Gott zurückwendet. So that the Jews will return to their own God. Das ist einmal, weshalb er dich als Werkzeug braucht und auserwählt hat. Sorry, say again. Das war einmal, es ist ein Grund, weshalb du auserwählt wurdest als Werkzeug. That's one reason why you have been chosen as a tool. Und noch eins. And one more thing. Und das ist auch die Aufgabe der internationalen christlichen Botschaft. And that's also the task of us as international Christian embassy. Aber was wir tun in Jerusalem, wir sind nur der verlängerte Arm von den vielen Christen weltweit. What we do in Jerusalem, we're just the arm of the rest of the world. Gott hat euch befohlen, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. God told us, comfort my people. Dafür hat Gott dich auserwählt. That's why God chose you, for what he chose you. Wie kannst du Israel trösten? Warum musst du Israel trösten? How can you comfort Israel and why would you comfort them? Mit diesem Trost ist nicht gemeint, ja, so putzi-mutzi, ihr Armen, es geht so schlecht. Nein, das nicht. This doesn't mean to just pad them and be like, oh. Uns geht's gar nicht so schlecht. We're not doing so badly. Wir fahren gute Autos. We drive good cars. Und wir essen gut. And we eat well. Und auch wenn wir ein großes Minus auf der Bank haben, wir schlafen weiterhin gut. And even if we're in big debt, we still sleep well. Das ist nicht der Trost, den Gott gemeint hat hier. That's not the comfort God is speaking about. Sondern Israel trösten, weil sie 2000 Jahre bittere Erfahrung seitens der Christen gemacht haben. But we are to comfort Israel because they have had 2000 years of bad experience with Christians. Die Juden in Israel kennen keinen Erlöser Jesus. Sie kennen einen Verfolger Jesus. The Jews in Israel don't know the Redeemer Jesus. They just know the persecutor Jesus. Wenn man dich 2000 Jahre lang verfolgt, vergast, Pogrome macht gegen dich, das prägt sich in dein Gedächtnis hinein. If you're being persecuted and tortured for 2000 years, then you will remember in your head. Das brennt sich in dein Gehirn hinein, dass die Christen nur dazu da sind, um dich zu vernichten. It's basically burned on your forehead that the Christians are just there to destroy you. Und so fällt es den Juden schwer, Jesus anzunehmen. So it's hard for the Jews to accept Jesus. Und wenn sie nicht wenigstens einmal getröstet oder geliebt wurden von einem Christen, and if they haven't been loved once by a Christian, wisst ihr, was dann passieren wird? You know what will happen? Wenn Jesus wiederkommen wird, auf dem Ölberg stehen wird, when Jesus comes back and stands on the Mount of Olives, dann werden sie ihn wieder nicht annehmen. Then they will again not receive him. Aber Gott sei Dank, das Wort Gottes sagt uns was anderes. But fortunately, the word of God tells us differently. Aber sie müssen vorbereitet werden auf das Kommen Jesu. But they have to be prepared for the return of Christ. Zwei Verse nach dem Vers tröstet mein Volk in Jesaja 40 Vers 3 steht. In Isaiah 40 verse 3, a couple verses after comfort my people, it says. Bereitet unserem Herrn den Weg. Prepare the way of the Lord. Und so könnt ihr als Christen. And that's what you can do as Christians. Mit Trost und Liebe an das jüdische Volk. With comfort and love towards the Jewish nation. Unserem Herrn Jesus den Weg bereiten zurück zu seinem Volk. You can prepare the way of the Lord to his people. Und ihnen zu ermöglichen, umzudenken von einem Verfolger Jesus auf einen Erlöser Jesus. For the people to change their minds from persecutor Jesus to a redeemer Jesus. Sie zu Eifersucht zu reizen. To provoke them to jealousy. Dafür hat Gott euch als Werkzeug auserwählt. That's what God chose you for as a tool. Denk dran, er hat das jüdische Volk auserwählt, damit als Werkzeug, damit du erlöst wirst. Remember that God chose the people of Israel to bring the gospel to you. Und jetzt hat er dich auserwählt, um als Werkzeug, um das Evangelium zurückzubringen zum jüdischen Volk. Now he chose you as a tool to bring the gospel back to Israel. Aber wisst ihr was? Wir haben nicht mehr viel Zeit. But you know, we don't have much time left. Jesus kommt bald wieder. Er steht Jesus vor der Tür. Is coming back soon. He's Aber es gibt noch right so there. Es gibt noch so viele Juden in Israel, die noch nie einen liebenden Christen erlebt haben. But there are so many Jews in Israel that have never experienced a loving Christian. Die sich das gar nicht vorstellen können, dass es so etwas gibt. They cannot even imagine that there is someone like that. Das heißt, wir haben noch viel Arbeit. So there's a lot of work to do. Und ich möchte euch bitten, das wirklich ernst zu nehmen. And I really want you to take this seriously. Für Israel zu beten, für die geistliche Situation. To pray for Israel for the spiritual situation. Und Trost und Liebe dem jüdischen Volk zu zeigen. And to show them love and comfort. Damit sie zum ersten Mal nach 2000 Jahren einen anderen, den richtigen Jesus kennenlernen. So that they get to know the real Jesus after 2000 years. Und vorbereitet werden auf das Wiederkommen Jesu. And that they're prepared for the return of Jesus. Es gibt noch so viele, aber wir haben nicht mehr viel Zeit. There are still so many, but we don't have much time. Denn Jesus kommt bald wieder. Because Jesus is coming back soon. Oder? Or? Nein, glaubst du yes. nicht. Hm? Ich glaube, er ist schon auf dem Weg. He's Amen. On his way. Amen. Gottes Segen. God bless you.